Stille ist jetzt endlich da und die ganze Welt ruft Hurra. Großmutter Birgit ist ganz durch den Wind und sie ruft, wie komm ich denn nur schnell nach Hamburg hin? Oh nee. Ina ist ganz schlapp, Vater Stefan hält das Krankenhaus auf Trab, Hanna und Klaus aus Hessen haben vor lauter Glück ihren Namen vergessen. Oh Nele, oh Nele, oh Nele. Die Urgroßeltern Inge und Gerhard sind schon ganz betrunken und in ihren neuen Babyzeitschriften versunken. Oh nee, oh nee, oh nee. Und der Klopfer für neben die Tasten und vergiss sogar seiner Freitagsfasten. Es liebe viele glücklich, gesund und nehlen die Tassen und vergiss sogar sein Karfreitagsfasten. Es liebe Nele, glücklich, gesund und froh. Ohne Eile und ein Popo. Ohne Eile. Aus, dann kommt auch noch die Bassgitarre raus, du noch das Piano raus und Streicher rein, dann wird es auch mit der Gesundheit wieder fein. Das mit der Müllermilch war wohl kein guter Tipp, nun kaufen wir Biomilch aus Brot und Bier. Das schmeckt nicht nur gut, sondern ist doch furchtbar hip und der allerneueste, allerneueste Super-Tipp. Und der Klopfer für